Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Deutschland vom Islamischen Staat besetzt war. Niemandsland. Niemandsland. Maravilloso. Maravilloso. Niemandsland. Maravilloso. Contrabanda. Niemandsland. Cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemandsland.contrabanda.org. Lieblingsgeräusche. Das erste Vogelzwitschern bei Sonnenaufgang. Wenn man auf frischen Schnee geht. Das Röcheln der Kaffeemaschine. Das Sausen der Windböen ums Haus, während ich es mir in einem Sessel mit einem Buch auf den Knien gemütlich mache. Wellenrauschen. Die Gesänge der Delfine. Das Rufen eines Käuzchens. Möwenrufe. Das Geräusch des Schlüssels in der Haustür, wenn meine Frau heimkommt. Das Rascheln von Laub an einem sonnigen Herbsttag. Kirchenglocken. Katzenschnurren, das Knacken von Nüssen, Gelächter. Lieblingsgeräusche. Das Lachen der Kinder, das Rauschen von Schilf im Sommer, das Bellen meines Hundes, wenn er sich freut, dass ich da bin. Das Knarren einer Tür. Das Summen eines Mopeds in der Ferne. Stille. Das Surren unter den Strommasten. Wind in den Bäumen. Das Umblättern von Buchseiten. Radio, Bienensummen. Wenn es an mein Fenster regnet. Wasserplätschern, das Knacken von Knallfolie, Hörbücher. Bruce Springsteens Huhu. Das Krähen eines Hahnes am Morgen. Das Knacken, wenn man im Winter auf gefrorene Pfützen tritt. Orchestermusik, das Rauschen eines Wasserfalls, Schuberts Winterreise. Hufgetrappel auf Waldboden. Wenn mein Hund Wasser schlabbert. Das Glucksen, wenn man das Bier einschenkt. Die Lautsprecherdurchsage im Flugzeug. In wenigen Minuten erreichen wir Barcelona oder Berlin. das zufriedene Schnauben im Pferdestall, das Öffnen einer Flasche Champagner, das Abstellen der Kaffeetasse auf dem Wohnzimmertisch, Feierabend, das Läuten des Glöckchens an Weihnachten. Das nächtliche Prasseln des Regens. Das Anzünden eines Streichholz. Die Erkennungsmelodie einer Radiosendung. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 17. Dezember 2016. Wir wollen auch heute wieder versuchen, meine Damen und Herren, Sie 2 Stunden zu informieren und zu unterhalten. Von 10 bis 12 Uhr bei Kontrabanda FM auf 91.4 hier in der Stadt. Auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Wir kommen wie immer mit Informationen, Hintergründen, Unterhaltung und Musik. Kontrabanda FM ist ein freies Radio hier in der Stadt Barcelona, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Wo sind eure Lieder, eure alten Lieder? Fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel ausschwitzt. Ja, wo sind die Lieder? Unsere alten Lieder. Nicht für ein Heller oder Batzen mag Feins Liebchen barfuß sehen. Und kein schriller Schrei nach Norden will aus einer Kehle fliehen. Sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien. Stiefel in den Dreck gestampft. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Niemandsland Geschichte. Das erste Mal, als ich hier in Spanien war, hörte ich sehr oft den Begriff Los Teutones, die Teutonen. Sehr oft auch in Fußballberichten gebraucht, wenn von der deutschen Nationalmannschaft bei internationalen Fußballturnieren die Rede ist, wie zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, aber auch bei der Champions League und bei deutschen Vereinen. Die Teutonen, wer waren die, wer sind die, gibt es sie überhaupt? Wie entstand überhaupt ein deutsches Nationalgefühl? Der Spiegel Geschichte von 2016 kommt mit dem Thema Das Reich der Deutschen, 962 bis 1871, eine Nation entsteht. In diesem Heft, sehr prall und sehr bunt und sehr informativ, gehen die Autoren und Autorinnen der Frage nach, was das eigentlich war, ist und sein könnte und vielleicht gewesen wäre, das Reich der Deutschen. Ein Artikel, der mir besonders gut gefallen hat, heißt Diese Teutonen. Der Autor ist Herr Felix Bohr und in diesem Artikel geht es um ein deutsches Nationalgefühl, das es nämlich im Deutschen Reich bzw. in den verschiedenen seit dem Untergang des Römischen Reichs aufeinanderfolgenden Reichen unter deutscher Führung, dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, so nicht gab. Das Ausland wirkte hier als Katalysator. Diese Teutonen. Er wird uns dürstet also sehr. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein. Den deutschen Studenten im mittelalterlichen Paris eilte ein schlechter Ruf voraus. Sie galten als trinkfest, wüst und wütend. Im Jahr 1200 lebten sie gemeinsam in einem Nationenhaus, als die Lage eskalierte. Beim Weinkauf in einer Taverne war ein Deutscher übel beleidigt und angegriffen worden. Seinen Krug hatte man zerschlagen. Die Rache folgte rasch. Ein aggressiver Mob aus deutschen Studenten stürmte das Lokal und schlug den Wirt fast tot. Das wird auch dein Leid verkehren. Bring her Wein, bring her Wein, bring her Wein. Wer nach den Anfängen eines Nationalbewusstseins der Deutschen sucht, findet sie auch in dieser mittelalterlichen Pariser Pinte. Während der Kneipenschlägerei zeigte sich jenes Wir-Gefühl, das es innerhalb der Grenzen Deutschlands bis dahin kaum gegeben hatte. Dabei war das Ostfränkisch-Deutsche Reich schon seit 925 dauerhaft vereint. Doch seine Herrscher und Bewohner fühlten sich nicht als Angehörige einer Nation, sondern als Franken, Friesen oder Sachsen. Die deutschen Völker lebten in einem gemeinsamen Reich, aber sie unterschieden sich in Kleidung, Esskultur und Trinksitten. Noch im 11. Jahrhundert bekämpften sie einander bisweilen. Wäre ein sächsisches Stammesmitglied seinerzeit nach seinem Heimatland gefragt worden, hätte die Antwort niemals Deutschland gelautet. Nur schenk ein Herr wird uns dürstet, also sehre. Trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein. Von den Deutschen im politischen Sinn war denn auch erstmals im Ausland die Rede. 1010 erwähnte der italienische Gelehrte Johannes Diaconus in seiner Chronik von Venedig neben einem Regnum Italicum auch ein Regnum Teutonicum, ein deutsches Reich. Über beide Gebiete herrschte derselbe König, damals Heinrich II., so wie viele Monarchen vor und nach ihm. Eine politische Unterscheidung der Gebiete war also gar nicht nötig. Es handelte sich bei den Worten des Diaconus um eine italienische Frotzelei. Südlich der Alpen wollte man nichts zu tun haben mit den Barbaren aus dem Norden, in denen man die Nachkommen des antiken Germanenstammes der dümmlich blutrünstigen Teutonen sah. Von ihnen und ihrem Furor Teutonicus, der deutschen Angriffslust, grenzten sich national-italienisch denkende Chronisten auf der Apenninenhalbinsel daher ganz bewusst ab, zumindest auf dem Papier. Ähnlich angriffslustig gebrauchte auch Papst Gregor VII. Ab 1074 den Begriff Deutsches Königreich im Streit mit Heinrich IV. Als ostfränkischer König herrschte er zwar auch über Italien, aber er trachtete, wie seine Vorgänger, nach der römischen Kaiserwürde, die ihn zum supranationalen Oberhaupt der abendländischen Christenheit machen sollte. Das Diktum des Papstes war jedoch deutlich. Heinrich sei ausschließlich Rex Teutonicorum, König der Deutschen. Seine Herrschaft beschränke sich folglich auf das Regnum Teutonicum und unterstehe dem Papst. Im Grunde war das bloß Polemik, doch sie beeinflusste die deutsche Selbstwahrnehmung. Im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts findet sich die Bezeichnung Regnum Teutonicum in deutschen Quellen rund 60 Mal. Derweil wuchs das Zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen Landesherren, nicht zuletzt aus machttaktischem Kalkül. Schließlich waren die Stammesfürsten des Reichs nur als politische Einheit stark. Gemeinsam wählten sie den König und trugen ihm das Regnum. In seinem Namen führten sie Kriege mit auswärtigen Herrschern oder schlossen Verträge. In Deutschland kam die nationale Identität von oben und sie blieb vorerst Sache der Mächtigen. Im einfachen Volk war die emotionale Bindekraft des Reichs gering. Mit dem staatsrechtlichen Begriff Regnum bezeichnete man meist nicht mehr als das formale Herrschaftsgebiet des Königs. Die Menschen zwischen Nordsee und Alpen, zwischen Maas und Böhmerwald waren verwurzelt in ihren jeweiligen Stämmen und eine Fahrt von Schwaben nach Hessen glich einer Weltreise. Noch im 12. Jahrhundert gebrauchten den Sammelbegriff Teutonia in Deutschland nur wenige Gelehrte. Während sich Franzosen mit stolz geschwellter Brust auf ihren jahrhundertealten Ländernamen Francia berufen konnten, mussten sich die Deutschen ihre Vergangenheit fantasievoll erfinden. Eine weit verbreitete Legende etwa besagte, der bei Wien ruhende Riese Teuton habe Land und Leuten den Namen gegeben. Als seine Nachkommen hätten dickliche deutsche Frauen dann kräftige Kinder geboren. Ein reales Charakteristikum, das die Bewohner des Regnum Teutonicum miteinander verband, gab es indes auch, die deutsche Sprache. In Königsurkunden und Kapitularien bezeichnete man die einzelnen Stammessprachen wie Sächsisch, Bayerisch oder Fränkisch schon seit dem 9. Jahrhundert mit dem Begriff Teutisca Lingua, was wörtlich übersetzt Volkssprache bedeutete. Das änderte jedoch nichts daran, dass die deutschen Stämme ihre jeweiligen Mundarten beibehielten. Zwar konnten die Teutisce-Sprechenden einander meist verstehen, doch eine nationale Einheit bildeten sie zunächst nur aus Sicht des Auslands. Dabei eilte den Deutschen von Anfang an ein schlechter Ruf voraus. Während sie in Italien als sittenstreng und verschämt galten, hielt man sie in Frankreich für dumm und aufbrausend. Als sich Kaiser Friedrich I. Barbarossa 1159 im Schisma mit dem Papst überwarf, fragte der englische Geistliche Johannes von Salisbury voller Zorn, »Wer hat die Deutschen zu Richtern über die Nationen bestellt?« Zwei Jahre zuvor hatte die Kanzlei Barbarossas sein Herrschaftsgebiet zum Sacrum Imperium erklärt, zum Heiligen Reich, und somit alle anderen abendländischen Herrscher zu Kleinkönigen degradiert. Herr Wirt, uns dürstet also sehre, trag auf Wein, trag auf Wein, trag auf Wein. Der deutsche Machtanspruch gab dem Nationalbewusstsein im 12. Jahrhundert neue Konturen. Als einer der ersten schrieb der Gelehrte Otto von Freising der aufstrebenden deutschen Nation eine Historie. In seiner vielgelesenen Weltchronik besang er die Entstehung des Reichs der Deutschen, an das die abendländisch-römische Kaiserwürde, Gott gewollt, gebunden sei. Auch die deutsche Volkszunge sollte bald höchste Weihen erfahren. Der Mainzer Landfrieden von 1235, ein umfassendes Gesetzgebungswerk mit Verfassungsrang, war die erste Königsurkunde, die nicht nur in lateinischer, sondern auch in deutscher Fassung erschien. Seit dem 13. Jahrhundert übersetzte man offizielle Dokumente vermehrt ins Deutsche. Nur schenk ein, nur schenk ein. Nur schenk ein, Herr Wirt. Ein umfassendes deutsches Kollektivbewusstsein bildete sich weiterhin nur langsam heraus. Die Deutschen, schreibt der Historiker Johannes Fried, schlitterten in ihr nationales Dasein, ohne es zu merken und ohne es zu erstreben. Man habe ihnen ihr Deutschtum attestiert, bevor sie selbst sich dessen bewusst gewesen seien. Die Deutschen, eine Erfindung des Auslands? Vieles spricht dafür. Ihr Name wurde in Italien geprägt und blieb jahrhundertelang eine Fremdbezeichnung. Erst seit Ende des 14. Jahrhunderts ist der Begriff deutsche Nation nachweisbar. Und auch die Anfänge eines nationalen Wir-Gefühls liegen in der Begegnung mit anderen Völkern, Sprachen und Sitten. Etwa während der Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts, als sich Ritter aus dem Regnum Teutonicum landsmannschaftliche Scharmützel mit Franzosen lieferten. In Schweden, wo Kaufleute aus Lübeck, Bayern und Sachsen als mächtiger Handelsbund auftraten, oder 1200 in Paris,

So sind hier die Leute. Das war die Stimme von Herrn Franz Josef Degenhardt. Die Älteren unter unseren Hörerinnen und Hörern werden diese Stimme natürlich erkannt haben. Unverkennbar. Die Stimme fast, könnte man schon sagen, einer ganzen Generation oder einem großen Teil einer ganzen Generation. 1968 politisierte und radikalisierte Franz Josef Degenhardt sich. Mehr und mehr wandte er sich der Arbeiterklasse zu. Und nun gab es den 85. Geburtstag. Den hat er leider nicht mehr lebend erlebt, der gute Franz Josef Degenhardt. Seines Zeichens Liedermacher, Bänkelsänger und Schriftsteller. Im Zuge der allgemeinen Politisierung der Jugend und der Zunahme der Klassenauseinandersetzungen in Gestalt der Streikbewegungen während der Rezession von 1966-67 wurden die Liedtexte des am 3. Dezember 1931 geborenen Franz Josef Degenhardt merklich direkter, näherten sich der Wirklichkeit an. Mit seinen beiden früheren Schallplatten Zwischen 0 Uhr 0 und Mitternacht und Spiel nicht mit den Schmuddelkindern habe er, bemerkte der Spiegel schon 1966, in einer mehr leisen, hintergründigen Art unter der formierten bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft, die längst eingeschlafen ist, verdrängte Triebhandlungen benannt und Gestalten in ihren Träumen heraufbeschworen, die sich losreißen, sich selbstständig machen und als personifiziertes, schlechtes Gewissen Alpdrücken verursachen. Jetzt aber wirke Degenhardt weniger introvertiert, agitatorischer. Als ob es ihm klar geworden sei, dass unser zementiertes Bewusstsein nur noch mit härtesten Werkzeugen zu zerschlagen ist. Es würden nicht mehr Märchen mit einem bösen Hinkefuß erzählt, sondern im direkten Zugriff soziologische Abbreviaturen über eine repräsentative deutsche Landschaft gegeben. Ja, das war der Spiegel 1966. In dieses Bild passt, dass Degenhardt sein eigentliches Projekt für die zweite Jahreshälfte 1966, sein Album mit Vertonungen heinescher Gedichte, sowie solcher von Martin Opitz und Walter von der Vogelweide, verwarf. Tatsächlich wurde der damals 34-Jährige nun nicht bloß der musikalischen Form und dem literarischen Inhalt nach, sondern auch in seinen Handlungen politischer. In das Bild seiner klaren politischen Ausrichtung und der Hinwendung zur sozialen Frage fügte sich auch ein, dass er beispielsweise zum 1. Mai 1966 auf einer Festveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes im großen Sendesaal des Senders Freies Berlin in West-Berlin auftrat. Degenhardt fühlte sich unter dem Einfluss der politischen Liedermacher, die seit 1964 auf der Burg Waldeck, auf den Burg Waldeck Festivals im Hunsrück auftraten, nun als Teil der Ostermarschbewegung. Folgerichtig beteiligte er sich am 27. März 1967 neben dem Schriftsteller Peter Weiß und anderen am Ostermarsch in Hamburg. Genau eine Woche zuvor hatte er mit einem dezidiert politischen Programm bereits mit den Waldeck-Gefährten Peter Süverkrüpp, Wolfgang Neuss und Hans-Dieter Hüsch in Degenhardts Wohnort Saarbrücken zusammengearbeitet. So traten die vier dort augenzwinkernd als die deutschen Beatles bzw. als deutsche Supergroup bei einem vielbeachteten Konzert auf, in dessen Folge die vorgetragenen Texte unter dem Titel »Da habt ihr es«, Stücke und Lieder für ein deutsches Quartett als Buch veröffentlicht wurden. Dieses Buch wurde bis 1980 mehrmals aufgelegt. Für wen ich singe, das war eines der emblematischen Lieder von Franz Josef Degenhardt. Das werden wir jetzt hören. Thank you. In Westdeutschland desertieren monatlich mehr als 150 amerikanische Soldaten. Einer von ihnen war der Indianer Petit. Auch ihm konnte geholfen werden. Oh, das war eine kleine Panne. Das ist nicht, für wen ich singe, sondern das ist das Lied P.T. aus Arizona. Ein Deserteur der US-Armee. Hören wir uns das zuerst an. Und bei der Army, na und Sehnsucht nach den Staaten, hatte P.T. der Apache eigentlich nie. Nur im Herbst, wenn Vögel schrien, über Cape Town südwärts zogen, sagte Petey manchmal leise zu sich auf. Und dann trank er sehr viel Bourbon, stieg in seinen alten Chrysler und vorüber nach Karlsruhe in den Puff. Petey, Petey, das hat dem Petey gut getan, das hat dem Petey gut getan. Im Jahre 66, als die Vögel wieder schrien, sollte Petey mit den anderen nach Vietnam. Petey sagte leise auf, trank sehr viel Bourbon und war voll, als er um Mitternacht in Karlsruhe ankam. Und es war die rote Rita, die versteckte ihn im Wandschrank. Denn der CIA, der zögert sicher nichts. Doch die suchten nicht sehr lange, denn die Mädchen sprangen ihnen gleich mit ihren nackten Ärschen ins Gesicht. Petey, Petey, das hat dem Petey gut getan, das hat dem Petey gut getan. Und die rote Rita brachte Piet in ihrem roten Porsche aus dem Haus der Freude und der Stadt hinaus. Und im Pfälzerwald gibt's Männer und die Rita kennt die Männer und die kennen sich in vielen Dingen aus. Über Frankreichs grüner Grenze ziehen im Herbst viel bunte Vögel und die wollen an das warme Mittelmeer. Und auch Petey der Apache zog mit ihnen und er glich dem Bauer Flimli aus dem krummen Elsasssee. Petey, Petey, das hat dem Petey gut getan, das hat dem Petey gut getan. Und was ist aus ihm geworden? Petey zog nicht lange weiter. Einer Bauernwittib fehlte auch der Mann. Na und Petey kennt die Erde, kennt die Tiere, kennt die Weiber. Und jetzt baut er Futtermais in Frankreich an. Manchmal spielt er mit den Kindern Indianer und erzählt dann von dem roten Adler und dem weißen Hund. Als er mal im Radio hörte, wie viel GIs täglich fallen, schob er sich grinsend ein Stück Käse in den Mund. Petey, Petey, das hat dem Petey gut getan, das hat dem Petey gut getan. Franz Josef Degenhardt. Er wäre am 3. Dezember 85 Jahre alt geworden. Hat er nicht ganz geschafft. Mittlerweile auch im Studio Werner. Hallo, guten Morgen. Oh, guten Morgen. Wie geht's? Was gibt's draußen auf den Straßen? Ja, die Sonne kommt raus. Es hat ja heute Morgen heftig geregnet. Und so langsam beginnen sich die Straßen wieder zu füllen mit den Touristen. Jetzt müssen sie natürlich auch noch ihre Weihnachtseinkäufe machen. Hast du deine schon gemacht, Didi? Ich habe ein paar kleine Sachen besorgt, ja. Was die Touristen betrifft, mir ist aufgefallen, die Straßen waren sehr angenehm leer heute Morgen. Es gab wirklich eine Touristendichte, die lag unter 0,001. Tourist pro 10 Quadratmeter, das ist eine Sensation. Das hat es wahrscheinlich seit 1978 nicht mehr gegeben. Aber gut, wir befinden uns auch an einem Dezemberwochenende und bald kommt der Großansturm, bald kommen die Flugzeuge wieder angeflogen. Wahrscheinlich gegen Mittag wird es dann voll. Dann spucken die Billigflieger wieder Tausende von Leuten aus, die dann hier die Kaufhäuser und Straßen füllen werden. Was haben wir heute auf dem Programm? Es ist wieder viel passiert. In einer Woche passiert so viel, dass man manchmal 5000 Stunden brauchen würde, um das alles auch nur ansatzweise zu berichten, zu kommentieren, zu analysieren, zu verurteilen, zu verdammen. Darüber Stoßgebete gen Himmel zu senden und sagen, Herr, bestraf sie. Sie sollen aufhören. Aber sie hören nicht auf. Das Massaker in Syrien geht weiter. Obwohl es nun einen Hoffnungsschimmer gibt. Der Hoffnungsschimmer lautet, Aleppo ist erstmal eingenommen. Für die Leute, die dabei dran glauben müssen, ist das keine gute Nachricht. Egal auf welcher Seite sie nun stehen. Für die Hintermänner aus der Waffenindustrie, aus den strategischen Hinterzimmern, die Milizen bewaffnen und private Söldnertrupps da reinschicken, die neue Waffensysteme und Taktiken ausprobieren. Für diese Leute ist, und daran wollen wir immer wieder erinnern, ein Markt. Nun gab es Krokodilstränen diese Woche, bittere Krokodilstränen der Waffenlobbyisten hier im Westen. Die NATO-Länder haben sich bitter beschwert, wie grausam Putin und der Iran und das Bashar-Regime damit den Menschen umgehen würden. Gut, wir sind ihrer Meinung. Das sind grausame, unmenschliche Methoden. Der ganze Krieg ist eine riesige, grausame, schmutzige, dreckige Schweinerei. Nur warum sagen sie nichts gegen Saudi-Arabien? Ihre Freunde, diese dicken, vollgefressenen, mopsigen Scheichs, die gerade den Jemen kaputt bomben, die da Krankenhäuser bombardiert haben, das ist aktenkundig, ist belegt, ist bewiesen. Kein Tönchen war zu hören von diesen Herrschaften, die doch bei jedem Attentat aufschreien, dass sie nicht selber organisiert haben, beziehungsweise dass nicht ihre Leute begangen haben und bei jeder Bombe, die sie nicht selber werfen. Besonders die Amerikaner. Obama tritt nun ab und denkt, er muss am Ende seiner Amtszeit doch nochmal das Maul aufmachen. In jede Richtung. Das ist nett, Obama. Dankeschön, du hattest 8 Jahre Zeit. Einen Berg wolltest du gebären, aber es kam nur ein Mäuslein dabei raus. Ein kleines, zartes Mäuslein und als Scherbenhaufen haben wir nun den Trump. Und Obama sagt nun auch, ja, es ist grausam, was der Russe da macht. Pfui, die bombardieren. Das ist nämlich our fucking job. Wenn die Amerikaner bombardieren, dann ist das gut, dann rettet das Menschenleben. Aber der böse Russe, pfui Teufel, our fucking job, stop bombing. Ja, das ist ungefähr der Tenor der letzten Tage. Das hören wir jetzt Tag und Nacht aus den Lautsprechern hier unserer Medien. Die sind ja alle doch in dieser Hinsicht sehr gleichgeschaltet, ist mir aufgefallen. Die einzige dissidente Stimme ist ein bisschen die junge Welt und El Público. Aber alle anderen Medien blasen hintereinander stundenlang tagtäglich in dieses Horn. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Was hast du auf dem Programm heute, Werner, an politischem Kommentar und Analyse? Ja, wir können ja bei Degenhardt weitermachen, wo ich das vorher gehört habe, da dein Beitrag, also ist unglaublich, ne? Die Analyse, ne? Warum er sich radikalisiert hat und wie er dann das erlebt hat. Ne? Heute sind wir noch genau in der gleichen Situation, ne? Oder? Also, jetzt gibt's neue Degenhardts oder was tut sich sonst noch hier an Widerstand? Oh, es tut sich eigentlich sehr viel. Es gibt genug junge Leute, die damit beschäftigt sind, sich zu wehren gegen Unrecht, gegen ungerechte Verhältnisse, gegen Gemeinheiten, Schweinereien, Lohnkürzungen. Das läuft und das läuft immer weiter. Die Frage ist nur, wer berichtet darüber und wie erfahren die Leute davon? Wie gesagt, wer sich in den offiziellen Medien informiert, der erfährt relativ wenig darüber. Man muss da schon in die alternativen Medien gucken und davon sind sehr viele in kleinen Blättern. Da und es sind auch Sehr viele natürlich davon im Internet. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der meines Erachtens sehr wichtig ist und die nächsten Monate und Jahre noch mehr Wichtigkeit erlangen wird. Es geht um das Thema der Zensur. Die Frage ist nämlich, wann werden Sie anfangen, das Internet massiv zu zensieren? Sie haben angefangen mit Facebook. Der Vorwand sind hier die Hassbotschaften. Jetzt soll also Facebook eingespannt werden. Facebook hat bisher nur als Plattform fungiert und hat alles, was die Leute sagen, einfach nur veröffentlicht. Nun will man, dass Facebook zensiert. Und das ist, denke ich mir, sehr problematisch, weil das ist ein zweischneidiges Schwert. Jeder wäre natürlich einverstanden, dass in Facebook Hassbotschaften wegzensiert werden. Wenn jemand sagt, du dreckige Sau, ich knall dich ab, dann ist vielleicht klar und einsichtig für jedermann, dass das weg muss, dass so ein Kommentar nicht auf Facebook veröffentlicht werden sollte. Aber wenn jemand sagt, wehrt euch Leute, schmeißt von mir aus auch Steine gegen diese ungerechten, ausbeuterischen Hunde, dann ist die Frage, ist das auch ein Hassaufruf und soll man die wegzensieren? Und wo ist da Stopp und Schluss und Halt? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen die nächste Zeit. Und das wird kommen. Und die Zensur wird sehr tief greifen, meines Erachtens. Und man sollte sich darauf vorbereiten. Freie Radios können hier natürlich die Funktion übernehmen, zu informieren. Wir beschimpfen ja eigentlich nie. Es sei denn, wir haben es wirklich mit einem großkalibrigen Arschloch zu tun. Dann sagen wir natürlich, Pfui Teufel, so ein Hanswurst, so ein pfurzköpfiger Hanswurst. Da gibt es einige Adressen, an die man das richten könnte. Ja, Werner, du hast auch noch einiges auf dem Tisch liegen an Fotokopien und Notizen. Ja, Hass im Internet und dann mögliche Zensur, was dann wieder heißt, die freie Meinungsäußerung wird beschnitten und so. Das ist ein Punkt, aber vielleicht noch nicht mal der wichtigste, ne? Die andere Seite ist ja, wie wir uns informieren, also wie kommt es zustande, dass wir immer wieder unsere eigenen Schlechter selber wählen bei Wahlen, ne, angesichts dessen, was stattfindet überall. Ne, und du hast gesagt, alternative Medien kann man sich informieren, wenn man wirklich was erfahren will, um nicht angewiesen zu sein auf die veröffentlichte Meinung von den Mainstream-Medien. Und da ist für mich die Erklärung, ja, also ich meine jetzt nicht nur Printmedien, sondern generell Fernsehen, Radio, alles. Das ist der Punkt. Ich glaube, hier muss man das suchen, warum sich bei Wahlen, über Wahlen nichts ändert. Die kontrollieren alles und natürlich, also das fängt da an, wo sie bestimmte Nachrichten auswählen, andere überhaupt nicht erwähnen, wo sie dann, wie sie das kommentieren. Also da ist der Hauptgrund. An welche Informationen kommen wir überhaupt noch ran? Ein anderer Aspekt in dem Zusammenhang wäre ja, dass zum Beispiel bei Google und Yahoo, glaube ich, ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her, wo rauskam, dass die also ohne jegliches Problem der NSA und der CIA die Daten zur Verfügung gestellt haben von ihren Nutzern, freiwillig sozusagen. Das wäre noch ein anderer Aspekt bei der Geschichte. Und dann auch, was jetzt gerade bei Yahoo innerhalb von 3 Monaten zum zweiten Mal bekannt wird, denen wurden 2-mal die Daten geklaut von den Kunden. In einem Fall 1 Milliarde von Kunden oder Mails von Kunden und im anderen Fall 1/2 Milliarde. Ne? Unglaublich, ja. Und da natürlich, da wird mitgelesen, mitgehorcht, mitgeschnitten. Und also es ist 1984 hoch 3, ja. Ja, deshalb sitzt Snowden ja in Moskau, versteckt und wartet auf eine tödliche Kugel oder einen Freispruch durch Trump. Er hat das ja aufgedeckt, Snowden, der frühere NSA-Mitarbeiter, hat aufgedeckt, dass wir alle rund um die Uhr an jeder Stelle dieses Planeten bespitzelt werden. Er hat es bewiesen, er hat die Datensätze der Öffentlichkeit und der Presse zur Verfügung gestellt. Das wissen wir mittlerweile. Die wissen sehr viel über uns, aber wir wissen natürlich auch sehr viel über sie. Und das wurmt diese Leute. Die möchten nicht, dass man so zu viel weiß über sie, ihre schmutzigen Tricks, ihre Politik, ihre Kriegsstrategien, ihre Ausbeutungsmechanismen. Aber das Schreckliche manchmal, denke ich, ist, dass so viel bekannt ist und trotzdem so wenig Folgen hat. In Deutschland wird heftig diskutiert, was nun kommen wird, denn bald ist Wahlkampf und da wird um sich geschlagen wie verrückt. Wenn man in diesen Wochen einmal ins Internet geht und schaut auf verschiedenen Foren, was da zum Beispiel über den Sexualmord an diesem jungen Mädchen durch einen Asylanten aus Afghanistan gesagt wird, dann kann man von beiden Seiten, sowohl von den Befürwortern einer unkontrollierten merkelschen Migrationspolitik als auch von den Rechten, die diesen Mord nicht nur zum Anlass nehmen, sondern die diesen Mord als Anlass sehen gegen die Ausländerpolitik der Merkel und die Politiker, die dafür eintreten, zu hetzen, dann kann man nur mit den Ohren schlackern. Es ist grausam, aber sie haben es so gewollt, sie haben es nicht anders verdient. Was nützt das denn, wenn man sagt, wir dürfen aber nicht sagen, wo der Typ her ist? Die Leute erfahren es sowieso und dann werden sie noch saurer, weil sie wissen, das ist ein Asylant, den hat die Merkel uns ins Land geholt und die vergewaltigen nun unsere Mädchen. Leider ist es so, dass viele Frauen sich nicht auf die Straßen trauen. In Freiburg, das war mehr immer so eine Art Puppenstubennest. Alles schön linksalternativ, müslihaft, Fahrrad. Sehr sauber, sehr ökologisch, sehr linksalternativ. Und da ist nun wirklich die Stimmung mittlerweile so, dass die Leute ihre Mädchen mit dem Auto zur Schule fahren. Die Mädchen gehen einfach nicht auf die Straße, die haben Angst. Wenn die arabisch aussehende Männer sehen, dann kriegen sie Panik, rennen weg. Und das ist ein Ergebnis dieser Morde. Und auch natürlich der massiven sexuellen Übergriffe durch arabischstämmige, nordafrikanische sogenannte Nafris oder Umas. Das sind die unbegleiteten minderjährigen Asylanten. In diesem Stimmungskessel, den wir auch schon aus Frankreich kennen, gibt es nun Hassbotschaften, die die Regierung nicht mehr kontrolliert. Die Frage ist nur, wann kommt das alles zum Ausbruch? Wann kommt es zu den ersten bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen, die organisiert sind und keine einzelnen Sachen, wo die Leute nachts vielleicht einen Molotow-Cocktail auf ein Asylantenheim schmeißen, sondern wo geht's richtig los? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das beginnt erstmal im Internet. Wie jeder Krieg und jede faschistische oder soziale Bewegung wird die erstmal im Internet ordentlich geschürt. Die Emotionen schäumen hoch und dann ist der Schritt wahrscheinlich nicht groß, bis sich da richtig was organisiert. Merkels Regierung will da vorrüsten. Sie haben 2 Ziele. Sie wollen erstmal die Wahlen gewinnen. Sie wollen ihre Flüchtlingspolitik, mit der sie unheimlich viel verkackt haben, immer wieder ins rechte Licht stellen und üben natürlich eine ordentliche Zensur aus. Das kam zum Ausdruck, als die ARD verschwiegen hat, dass der Mord von einem Asylanten begangen wurde, wobei gesagt wurde, das spielt doch keine Rolle, die sind doch genauso wie wir. Wenn der es nicht getan hätte, hätte es ein Deutscher getan. Viele Leute sind da anderer Meinung. Das ist ein dummes und blödes Argument, aber es gibt Leute, die denken so und die verbreiten das ebenfalls. Und hier, kann man sagen, ist dem Unheil Tür und Tor geöffnet. Ja, also konkret zu Freiburg, wie das da dargestellt wird, ist es offenbar nicht. Ich habe gerade vor einer Woche mit meiner Nichte telefoniert, die wohnt da in Freiburg. Und also die hat eher gesagt, natürlich gibt's das, ne, dass jetzt die Leute bisschen vorsichtiger sind oder sich nochmal umgucken. Aber die Frauen, nicht die Leute. Die Frauen, genau. Ja. Trotzdem hat die gesagt, dass das eben doch ganz, also jetzt was Freiburg anbelangt, aufgenommen wurde von der Bevölkerung und die Reaktion von der Bevölkerung sehr gemäßigt oder wie soll ich sagen, gedämpft war, ja, und also eher so argumentieren, wie du das gerade zitiert hast, da, ne? Also hätte genauso gut, es hat ja schon andere Vergewaltigungen gegeben und da waren es Deutsche, wenn man in die letzten 20 Jahre guckt. Ne? Aber gut, jedenfalls scheint es dort jetzt gerade in Freiburg, wo es passiert ist, weniger heftig die Reaktion zu sein als vielleicht in Restdeutschland oder besonders in Thüringen. Ne? Oder in Sachsen, da gibt es jetzt eine Meldung, das vor einer Woche passiert schon, Jagdszenen aus Niederbayern. Nee, also in dem Fall nicht aus Niederbayern, sondern aus Deutschland, aus Thüringen. Das sind in Thüringen, in einer Stadt, die heißt Sömmerda, gab es drei Asylbewerber, die waren in einem Lokal, gab ich auch Musik da und dann kam es in der Kneipe drin zur Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Deutschen und dann wurden die rausgedrängt von den Gorillas, um die Sache draußen zu klären, ja. Und zu den Leuten, die sich schon drin angelegt hatten mit den drei Asylbewerbern, sind dann draußen nochmal Leute dazugekommen und dann haben die schließlich einen Mob von ungefähr 15 Personen, die also buchstäblich durch die Stadt gejagt und sind auch zusammengeschlagen worden. Alle drei sind verletzt worden. Und habe ich jetzt in der Taz einen Kommentar gesehen zu dieser Geschichte. Da heißt es dann, finde ich, sehr gut, ja, da heißt es unter anderem, hätte sich all dies vor einem Jahr ereignet, unter Garantie wäre der mediale und politische Apparat angesprungen. Appellierende Politiker, verurteilende Zeitungskommentare, Empörungs-Haiku bei Twitter. All dies aber hat sich am vergangenen Wochenende ereignet in Sömmerda und passiert ist im Wesentlichen nichts. Twitter schweigt, die Ortsmarke Sömmerda wird am Dienstag in der Pressekonferenz der Thüringer Landesregierung nicht einmal gestreift. Es fragt auch kein Journalist danach. So wenig hilfreich kurzfristiges oder schlaglichtartiges Interesse bei Vorfällen wie in Sömmerda in der Vergangenheit oft war, so fatal ist die kollektive Gewöhnung, die aus dem Schweigen jetzt abzulesen ist. Dieses Schweigen lässt sich erklären. Zu oft gibt es Über- und Angriffe, als dass die Gesellschaft auf jeden Einzelnen zumindest empathisch reagieren könnte. Aber nur weil sich Gewöhnung und Schweigen erklären lassen, sind die realen Ereignisse nicht weniger dramatisch. Menschen werden verfolgt und gejagt. Und niemand schreit auf. Also nach 80 Jahren wieder mal Jagd Nachtszenen in Deutschland. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Es gab ja diese Willkommenskultur, aber viele Leute sind natürlich, Werner, das darfst du nicht vergessen, bitter enttäuscht. Bereits 2014 gab es Probleme mit einigen Umas, junge Männer, zumeist aus Nordafrika. Die dealten nämlich gerade in Freiburg hinter dem Hauptbahnhof, bestahlen Passanten, bedrängten Frauen. Die Stadt schickte die Jugendlichen in die Schule und bemühte sich darum, sie in Familien und pädagogischen Einrichtungen, wo sie mit Sachverstand betreut wurden, unterzubringen. Aber Anfang 2016 ging es ja weiter. Das Problem ist ja nicht zu verurteilen, das tut jeder, wenn da unschuldige junge Leute zusammengeschlagen werden. Das ist klar. Aber ausgerechnet im linksalternativen Musikclub White Rabbit, da warnte der Veranstalter, man könne wegen wiederholten Belästigungen von Frauen nur noch Flüchtlinge mit Clubausweis und nach einer Belehrung über die richtigen Verhaltensweisen einlassen. Im Juli ist es dort zu versuchten Vergewaltigungen auf der Damentoilette gekommen. Beschuldigt werden immer wieder diese Umas, diese nordafrikanischen Flüchtlinge, die zum großen Teil natürlich auch, und das ist noch ein Problem, keine richtigen Flüchtlinge sind. Das sind Leute, die haben vorher unter anderem Namen in Frankreich, in Spanien und sonst wo gelebt. Die sind natürlich dann nach Deutschland, das wissen mittlerweile viele, das hat sich rumgesprochen, eingereist in diesem ganzen riesigen Flüchtlingshype, der da entstanden ist, haben sich unter die Flüchtlinge gemischt. Flüchtlinge selber haben das natürlich angeklagt und haben gesagt, das sind keine richtigen Flüchtlinge, die beklauen uns. Die haben schon in den Tracks der Flüchtlinge Mädchen angegrapscht und Leute beklaut. Und diese Typen sind natürlich auch nun in den Großstädten zu Hunderten oder zu Tausenden und treiben da leider ihr Unwesen und versauen praktisch das ganze Klima. Du weißt selber, Werner, auf einer Fete, wo du eingeladen bist, da reichen zwei fiese Gestalten und die versauen die ganze Stimmung einer Fete. Ein ganzes Fest kann versaut werden. Das ist nun die Realität. So willkommen man das auch alles heißen mag und so freundlich man auch sein will und ist zu den Flüchtlingen, die es auch verdienen, aufgenommen zu werden. Aber eben diese fiesen Unterströmungen durch Kriminelle und durch Vergewaltiger und Gesindel, die sind mit dafür verantwortlich, dass die Leute zum Teil auch die Schnauze voll haben. Ich habe Freunde, die wohnen in Kreuzberg am Kottbusser Damm und die meinen, es ist nicht zu fassen. Die sagen mir ganz klar, wenn du das heute erleben würdest, du würdest es nicht glauben, was da los ist. An Kriminalität, an Schlägereien, an Raub. Und es sind leider bestimmte Kreise, die die Leute mit Asylanten identifizieren. Es ist traurig, aber ja, es ist eine Realität. Aber es hört sich ja fast so an, wie wenn du das auch machst. Ja, also ich bin mit dieser Einschätzung so formuliert nicht einverstanden. Ja, also ich finde, wenn man das so beleuchtet, dann kommt man in ganz gefährliche Nähe vom Diskurs der Rechtsradikalen, die genauso das sehen. Ja. Und also die Leute in Kreuzberg, das glaube ich sofort, natürlich, ich weiß das. Ja. Ich weiß nicht, ob du da mal gelebt hast und kennst die Verhältnisse da am Kottbusser Damm und am Kottbusser Tor. Man muss natürlich auch mit den Frauen sprechen. Weißt du, wenn du mit linksalternativen Leuten sprichst, die natürlich Refugee Welcome und sind auf so einem Hype und denken auch, da kommt ein revolutionäres Potenzial ins Land, das können wir nutzen für unsere Revolution. Das ist natürlich sehr nett, aber ist auch sehr naiv oft. Und wer wirklich leidet, und das ist leider eine Sache, die auch von Radikalfeministinnen der Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik vorgeworfen wird, ist, diese ganze Hype geht auf Kosten der Sicherheit der Frauen. Das muss man einfach sehen. Und das ist einfach ein Phänomen, von dem die Leute die Schnauze leider voll haben. Ich sage das nicht, um das zu verteidigen. Ich nehme das einfach zur Kenntnis und erkläre das, damit man das Phänomen überhaupt versteht. Sonst versteht man eigentlich nicht, warum es zu Jagdszenen kommt. Man denkt, sind die denn blöd? Die gehen einfach raus und veranstalten Jagdszenen. Das Klima ist da. Der Rassismus ist eine Situation. ich finde, da gehen zwei Sachen durcheinander. Ja? Das streitet niemand ab, dass es stattfindet und dass vielleicht sogar jetzt das prozentual mehr sind als von weißhäutigen und blauäugigen Deutschen. Ja? Aber das ist doch nicht das Thema. Ja? Oder auch Kleinkriminalität, wie die auftreten und so am Cottbuser Tor. Das ist doch, das findest du doch überall in jedem Ballungszeitraum, Ballungsraum in jedem, in USA, in den Großstädten. Das stimmt einfach. Aber warum machen die das? Warum haben die eine höhere Kriminalität? Das erklärt sich eben gerade aus ihrer Lebenssituation. Ne? Deshalb sind wahrscheinlich zwei Drittel der oder noch mehr sogar, die in Knästen sitzen in den USA, sind Schwarze. Aber deshalb werde ich doch nicht zum Rassisten. Also dann da muss man weitermachen. Ne? Hören wir einmal, was offiziell zur Silvesternacht gesagt wird. Letztes Jahr gab es ja diese massiven Übergriffe, die sexuellen Angriffe auf Frauen in der Silvesternacht. Und da hat sich Köln vorbereitet. Hören wir da mal rein in eine kleine Reportage. Seitdem in der Silvesternacht in Köln und anderswo Hunderte, meist Nordafrikaner, Frauen begrapscht und beraubt haben, fielen auf Deutschlands freundliches Gesicht erste Schatten. Ist es richtig, alle, die hierher kommen, willkommen zu heißen? Wieso wird das Vertrauen so schamlos ausgenutzt? Warum wurden die Frauen nicht ausreichend von der Polizei geschützt? Wer genau waren diese Männer? Sitzen die jetzt im Gefängnis? Wenn nein, warum nicht? Und was ist, wenn so etwas wieder passiert? Fragen, auf die es bis heute, fast ein Jahr danach, noch immer nicht ausreichend Antworten gibt. In Köln zumindest will die Stadt nun mit allen Mitteln verhindern, dass die Party wieder zum Trauma wird. Gudrun Engel. Köln im Fokus. Journalisten aus aller Welt wollen wissen, wie die Stadt dieses Mal alles richtig machen will zum Jahreswechsel. Das Medieninteresse riesig, mal wieder. Und dann die Silvesternacht, ja, das war ein riesiger Schock. Also in Holland, man hat fast so viel berichtet wie in Deutschland. Also es war Top-Thema tagelang in den Hauptnachrichten. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. Ein enthemmter Mob, sexuelle Übergriffe auf Frauen, Gewaltverbrechen und Chaos. Das Image der Stadt von der toleranten, weltoffenen Metropole, es hat Kratzer bekommen. Für den kommenden Jahreswechsel stellt sich Köln neu auf. 1500 Polizisten im Einsatz, mehr als 10-mal so viele wie im Vorjahr. Zusätzlich 600 Ordnungsamtmitarbeiter und private Sicherheitsleute. Mehr als 1 Million Euro wurde in Überwachungskameras, neue Technik und große Scheinwerfer investiert. Wir haben speziell hier im Schwerpunkt in Köln inzwischen eine komplett neue Kameraanlage installiert. Insgesamt 200 Kameras. Und wir haben auch bei unseren Teams im Streifeneinsatz sogenannte Bodycams im Einsatz, sodass wir insgesamt jetzt deutlich wesentlich moderner und flexibler aufgestellt sind. Denn die juristische Aufarbeitung bleibt schwierig. Das Material lässt sich nur schwer auswerten. Pixelige Bilder von Überwachungskameras, im Bahnhof eine Masse von Menschen, aus der sich die Täter kaum abheben. Notrufe damals berichten von jungen Männern, die klauen und Frauen belästigen. Auf einmal kommt da einer von hinten und packt mir halt in den Schritt. Und dann stand er auf einmal vor mir und hat das wieder gemacht. Ich habe geschrien und geweint. Also gleichzeitig. Eine neue Dimension von Kriminalität. Mehr als 1200 Anzeigen gehen ein. Aber nur 333 Beschuldigte können ermittelt werden. 87 wegen sexueller Nötigung. In 5 dieser Fälle kommt es zur Anklage. Nur 2 Beschuldigte werden verurteilt. Die Ermittlungen haben ergeben, es war keine organisierte Kriminalität. Die Täter haben spontan gehandelt. Deutschland hat sich durch Silvester in Köln verändert. Nordrhein-Westfalen beschließt, mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter einzustellen. Der Bund will straffällige Ausländer schneller ausweisen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern machen. Für die Täter war das ja eine Art Festival. Die konnten tun und lassen, was sie wollen, und nur sehr wenige davon wurden rechtlich belangt. Und in Köln wird man das wahrscheinlich jetzt nicht mehr wagen, nicht mehr in diesem Stil wagen, aber an anderen Orten vielleicht. Es gibt noch viele Orte, an denen Silvester gefeiert wird. Und da kann man nicht überall hunderte, tausende Polizeikräfte aufstellen. Allein in Nordrhein-Westfalen werden zum Jahreswechsel 11 Einsatzhundertschaften Dienst haben, 4 davon in Köln. Rund um den Dom und den Hauptbahnhof entsteht eine Sperrzone, in der Feuerwerk nicht erlaubt ist. Die Verantwortlichen hoffen, die Besucher mit Licht- und Klanginstallationen trotzdem zum Feiern zu bewegen. Die Welt wird wieder nach Köln blicken und beobachten, ob Silvester dieses Jahr friedlich gefeiert wird. Niemandsland. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ich denke, das ist ein Problem, an dem kann man auch als Linke und als Befürworter von Asylpolitik nicht vorbeigucken, sonst versteht man viele Dinge nicht und interpretiert die falsch und hat keine Argumente, um sich mit den Opfern dieser Aggression auseinanderzusetzen. Und das sind nun sehr viele Frauen. Das muss man sehen, sonst, glaube ich, kommt man in eine falsche Richtung und ja, und die Sachen werden sich wiederholen und die Stimmung wird noch schlechter. Das heißt, nur polizeiliche Maßnahmen ist natürlich auch ein Problem, aber das ist, was dieser Staat uns bietet. Meine Damen und Herren, bis zu den Katastrophen noch ein Lied von den Ärzten. Ich wusste stets, was ich will, doch das wollen viele. Trotzdem setzte ich mich zwischen alle Stühle und machte es mir bequem. Bis hierhin kein Problem. Ich streckte mich an, gehörte doch nie zu denen und schwelgte doch nur in unerreichbaren Plänen. Und am Ende war der Lohn Frustration. Ich dachte, ich könnte es erzwingen. Der Selbstbetrug tat mir nichts bringen. Denn du bist immer dann am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer dann am besten, wenn du einfach ganz normal bist. Du bist immer dann am besten. Du musst das nicht mehr testen, jedes Mal. Dein Spiegelbild ist anderen egal. Ich war nicht mehr ich selbst, es wurde gefährlich. Tat, was andere verlangten, war zu mir selbst nicht mehr ehrlich. Der Wahrheit simuliert, wird nur kurz akzeptiert. Ich machte es ein Recht, alle sollten mich lieben. Sah nicht die Dämonen, die mich dazu trieben. War gefangen und nicht mehr frei. Und ich ging kaputt dabei. Man kann die Welt nicht ewig blenden. Ich muss den Quatsch sofort beenden. Denn du bist immer dann am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer dann am besten, weil der Ehrgeiz dich sonst auffrisst. Du bist immer dann am besten. Du musst das nicht aussetzen, nicht nochmal. Dein Spiegelbild ist anderen egal. Du kannst für eine Weile dein Umfeld belügen, doch dein eigenes Herz willst du nicht betrügen. Man erntet, was man sieht, drum wird's dein Herz sein, das dich verrät. Ich will dein Elan doch überhaupt nicht dämpfen. Wenn du etwas willst, musst du darum kämpfen. Nur eines versprichst du mir: bleib immer du selbst und bleib bei dir. Ich bin immer dann am besten, wenn's mir eigentlich egal ist. Ich bin immer dann am besten, wenn mir keiner ist. Ich bin immer dann am besten, am zweiten oder am zehn besten, von mir aus auch mal nicht am besten. Ich muss das nicht austesten, nicht nochmal. Mein Spiegelbild ist anderen egal. You are listening to Niemandsland, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. ist Samstag, der 17. Dezember 2016. Wir kommen zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag. Die getötete 19-Jährige in Freiburg. Der mutmaßliche Mörder soll schon 2013 eine Studentin überfallen haben. Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Der Tatverdächtige soll auch in Griechenland eine junge Frau schwer verletzt haben. Und er soll älter sein als bisher gedacht. Bei den Ermittlungen im Mordfall an einer Studentin, wie gesagt, gibt es offenbar die neuen Erkenntnisse. Eine griechische Anwältin hat den inhaftierten Hussein K. wiedererkannt. Ja, das ist der junge Mann, den ich 2013 verteidigt habe, sagte die Rechtsanwältin Maria Eleni Nikopoulou. Ich habe keine Zweifel. Zuvor hatte die Presse über den möglichen Zusammenhang der Tat in Freiburg mit einem Gewaltverbrechen an einer jungen Frau in Griechenland vor 3 Jahren berichtet. Die Polizei hatte zuvor erklärt, sie prüfe Hinweise, wonach Hussein K. eine Gewalttat auf der Insel Korfu begangen haben soll. Der Verdacht, über den zuerst der Stern berichtet hatte, ist den Ermittlern zufolge aber bislang nicht verifiziert. Über ein Rechtshilfeersuchen soll nun versucht werden, Klarheit zu schaffen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Autobombenanschlag in türkischer Stadt Kayseri. Nach Angaben der Regierung wurden 13 Soldaten getötet, weitere 55 Menschen wurden verletzt. Laut Präsident Erdogan soll die PKK dafür verantwortlich sein. Obama macht Putin für Hackerangriffe im US-Wahlkampf verantwortlich. In Russland geschehe wenig ohne den Präsidenten, sagte Obama bei der Pressekonferenz zum Jahresende. Erneut kündigte er Vergeltung an. In Ost-Aleppo sitzen weiter tausende Menschen fest. Die Konvois aus der syrischen Stadt sollen aber in Kürze fortgesetzt werden. Ein Rebellenvertreter und Unterhändler der Regierung verkündeten eine entsprechende Vereinbarung. Proteste in Polen. Hunderte Menschen demonstrieren gegen Pläne der Regierung, die Berichterstattung aus dem Parlament einzuschränken. Sie blockierten Ausgänge und hinderten Politiker an der Durchfahrt. Ein 12-Jähriger soll in den vergangenen Wochen 2-mal versucht haben, in Ludwigshafen einen Anschlag zu verüben, unter anderem auf einen Weihnachtsmarkt. Der Junge hat laut Ermittlern die irakische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach SWR-Informationen richtet sich die Fahndungsarbeit auf Hintermänner, die ihn über Handynachrichten zu den Taten angeleitet haben sollen. Die Bundesanwaltschaft zog das Verfahren an sich. Schweres Erdbeben im Südpazifik. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,9. Das Epizentrum lag demnach vor der Küste Papua-Neuguineas, 160 Kilometer östlich von Rabaul. Es gibt eine Tsunami-Warnung. Das Wetter. Im Norden meist bedeckt und an den Küsten etwas Regen, sonst häufig trüb. Sonnig in den Alpen, in Hochlagen des Schwarzwaldes und in Teilen Ostdeutschlands. -2 bis 8 Grad. Thema Spanien, Madrid. In Spanien sind private Mautautobahnen bankrott, weil sie kaum jemand nutzt. Nun muss die Regierung sie für bis zu 5,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Muss, sagt man so. Spaniens Krise ist nicht zu Ende. Pünktlich zu Weihnachten hat der Minister für öffentliche Arbeiten, ein gewisser Herr Íñigo de la Serna, eine neue unangenehme Überraschung für die Steuerzahler angekündigt. 9 Mautautobahnen sind bankrott. Dank einer Vertragsklausel, kleingedruckt wahrscheinlich, ist die konservative Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy verpflichtet, diese jetzt aufzukaufen. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie haben nicht den großen Reibach gemacht, also wollen Sie entschädigt werden. Die Summe dafür wird sich auf bis zu 5,5 Milliarden Euro belaufen. Nutznießer sind mehrere Großbanken sowie die größten spanischen Bauunternehmen, darunter ACS von Real Madrids Präsident Florentino Pérez. Insgesamt sind 625 Kilometer von der Notverstaatlichung betroffen. 5 der 9 Autobahnen laufen sternförmig auf Madrid zu und sollen den Verkehr auf den parallel dazu verlaufenden regulären Autobahnen entlasten. 2 weitere Schnellstraßen befinden sich an der Mittelmeerküste, eine in Zentralspanien und eine verbindet den Madrider Autobahnring mit dem Flughafen. Die Verstaatlichung sei nötig, um sicherzustellen, dass die Autobahnen weiterhin befahrbar sind und die Bürger sie nutzen können, erklärte de la Serna. Doch genau hier liegt das Problem. Die Autobahnen, die alle unter der ebenfalls konservativen Regierung von José María Aznar gebaut wurden, sind leer. Täglich benutzen sie nur knapp 19.000 Spanier und Spanierinnen. Die Regierung Aznar setzte Anfang der 2000er Jahre auf private Finanzierung von Infrastruktur, um das staatliche Defizit in Grenzen zu halten. Das ist die offizielle Lesart. Die inoffizielle ist, er schusterte seinen Kumpels aus der Bauindustrie natürlich riesige Großaufträge zu, die staatlich finanziert wurden. Die Bauherren der Autobahnen sollten mittels Maut ihre Auslagen sowie Gewinne erwirtschaften, doch ohne Kunden funktionierte das nicht. De la Serna will jetzt mit den Banken verhandeln, damit diese auf die Hälfte ihrer Schulden verzichten. Doch das wird nicht leicht. Viele Banken haben ihre Schulden weiterverkauft, sagt der Minister. De la Serna muss jetzt mit den Finanzinvestoren verhandeln. Ja, die haben also die Schuldscheine an irgendwelche internationalen Kapitalinvestoren verkauft, mit Sitz wahrscheinlich auf den Cayman Islands, und da ist schwer verhandeln. Verkehrsexperten hatten von Anfang an vor dem Bau der Mautstrecken gewarnt. Die Schätzung des Verkehrsaufkommens sei völlig überhöht gewesen. Vor allem bei den Autobahnen in Madrid gingen die Vorhersagen von neuen Siedlungen aus, die entlang der Schnellstraße entstehen sollten. Nur wenige wurden gebaut. Als die Spekulationsblase im Immobiliensektor platzte, waren die Autobahnen dem Tod geweiht. Die Konzerne, die die Straßen bauten, sind zugleich Betreiber. Das führte zu völlig überhöhten Baukosten. Ein spanischer Autobahnkilometer war zu Zeiten Aznars doppelt so teuer wie in Deutschland, oft bei schlechterer Qualität. Vor allem bei der Enteignung der Ländereien für diese Straßen bezahlten die Baukonzerne Unsummen. Verbraucherverbände sind empört. Während die Regierung nichts dagegen tut, dass bedürftigen Familien Strom und Gas abgedreht werden, akzeptiert sie heute Schulden, um einmal mehr Banken und Baukonzerne zu retten. Sie akzeptiert also neue Schulden, um Banken und Baukonzerne zu retten. Das erklärt die Vorsitzende des Verbraucherverbandes FACUA, Frau Olga Ruiz. Thema Reporter, Thema Gewalt an Journalisten. Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen. 348 Journalisten sitzen weltweit im Gefängnis. Vor allem in der Türkei wird die Lage für die Medien schwieriger. International sind derzeit 6% mehr Reporter in Haft als noch vor einem Jahr. Jetzt möchte Reporter ohne Grenzen die UN einschalten. Das harte Vorgehen der türkischen Regierung gegen Medienschaffende nach dem gescheiterten Putsch vom Juli hat die Bilanz der weltweit inhaftierten Journalisten deutlich in die Höhe getrieben. Das geht aus dem ersten Teil der Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen, ROG, hervor. Mindestens, also wie gesagt, 348 Medienleute und Medienfrauen säßen demnach in verschiedenen Ländern im Gefängnis. 6% mehr als im Vorjahr. Alleine in der Türkei seien derzeit über 100 Journalisten in Haft. Die Hexenjagd gegen Journalisten in der Türkei sprengt alle bekannten Dimensionen, das sagte ROG-Vorstandssprecherin Britta Hilpert. Dass sich die Türkei, immerhin ein EU-Beitrittskandidat, in einer Reihe mit notorischen Feinden der Pressefreiheit wie den Regimen in China, Syrien und dem Iran befinde, sei bezeichnend für das drastische Vorgehen der türkischen Behörden gegen die Pressefreiheit. Bei 41 der über 100 inhaftierten Journalisten in der Türkei sei nach Prüfung der ROG eindeutig, dass die Haft mit ihren journalistischen Arbeiten zusammenhänge. Bei Dutzenden weiteren sei eine solche Verbindung nicht auszuschließen, habe sich bislang aber nicht mit Sicherheit feststellen lassen. Laut ROG erfahren selbst die verhafteten Journalisten und ihre Anwälte lange nicht, was genau ihnen vorgeworfen werde. Doch nicht nur in der Türkei werden Journalisten verfolgt und eingesperrt. Die meisten inhaftierten Medienschaffenden gibt es laut der Reporter ohne Grenzen Jahresbilanz außerdem in China, Syrien, Ägypten und dem Iran. Darunter seien neben 187 professionellen Journalisten auch 186 Blogger und Bürgerjournalisten sowie 15 sonstige Medienmitarbeiter. Ja, Bürgerjournalisten, das sind wir natürlich hier von Kontrabanda FM. Nicht nur Haftstrafen, auch Kidnapping sei laut dem Bericht eine Gefahr für Journalisten. Entführt seien weltweit derzeit 52 Medienleute, ausnahmslos in Syrien, im Jemen oder im Irak. Von denen befänden sich 21 in der Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat, IS. Allein in der irakischen Millionenstadt Mosul hielten IS-Terroristen seit fast 2 Jahren 10 Journalisten und Medienmitarbeiter in ihrer Gewalt. Um Journalisten in Zukunft besser zu schützen, wirbt Reporter ohne Grenzen derzeit bei den Vereinten Nationen für die Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten, um die Verantwortlichen für solche Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und den verheerenden Kreislauf der Straflosigkeit zu durchbrechen. Ein solcher Sonderbeauftragter soll die Bemühungen der verschiedenen UN-Institutionen zum Schutz von Journalisten koordinieren und die bestehenden völkerrechtlichen Vorschriften durchsetzen. Reporter ohne Grenzen erhofft sich so, die Zahl von Übergriffen und Gewaltakten gegen Journalisten zu verringern. Der Deutsche Journalistenverband schloss sich der Forderung an. Ja, also wir sitzen ja zum Glück noch nicht im Knast, ne? Und wir machen halt weiter, wir berichten weiter, solange sie uns lassen, ne? Und wir werden weiterhin, was du vorher gerade zitiert hast, da in Nachrichten, diese Autobahngeschichte hier, wir werden das weiter als Schweinepolitik bezeichnen, was da gemacht wird von der Regierung aus, ne? Und oder genauso, hier kauft die Regierung mit unserem Steuergeld Autobahnen, ja, um wieder die Banken und die großen Bauunternehmer zu retten, die jahrelang Profit gemacht haben, ne, und wenn es dann schief geht, dann kommt der Vaterstaat und regelt die Sache. In Italien genau das Gleiche, haben wir letzte Woche schon kurz drüber berichtet, ne? Renzi zurückgetreten und hat jetzt beauftragt, da den seitherigen Außenminister die Regierung zu bilden. Und dann wahrscheinlich die erste Maßnahme, die sie dann treffen werden, ist diese Bank, diese kranke, marode Bank Monte dei Paschi di Siena zu nationalisieren. Und was kostet das denn, italienischen Staat? Ungefähr 7 Milliarden Euro, ne? Und dann haben sie auch noch ein großes Problem da, gerade diese Bank, andere natürlich auch, die haben das Gleiche, was hier viele Banken in Spanien gemacht haben, die dann auch gerettet wurden. Ne? Und da haben viele Leute diese sogenannten Participaciones Preferentes, diese Vorzugsbeteiligung oder auch Vorzugs Aktien, ne, wo also die Banker dann unter dem Motto, du musst Banker werden, wir bieten dir das an, haben sie dann also Hunderttausende von Kleinsparern betrogen. Ja. Und so dieses Problem haben die jetzt in Italien genau gleich, ne, dass also die Leute, die bei dieser Bank diese Vorzugsaktien haben, dass sie ihr Geld nicht verlieren, dann deshalb müssen sie jetzt intervenieren. Wenn sie das nicht machen würden, dann ist so gut wie sicher, dass bei den nächsten Wahlen eben die neue Partei da von dem Beppe Grillo die Wahlen gewinnen würde. Ne? Also jetzt hat der jetzt dann in nächster Zeit bestellt wird, dieser neue Regierungschef Paolo Gentiloni, der wäre dann schon der vierte, der jetzt gewählt wird als Regierungspräsident gewählt eben nicht, sondern einfach bestellt oder benannt. Ja, also in der Demokratie braucht der Quästor ja, ist eingesetzt. Ist gar nicht mehr notwendig, ne, die Leute zu wählen. Monti, dann Letta, Renzi und der wäre jetzt der vierte. Ne. Also das bei nur dieser einen Bank, ne, die hatte also ungefähr 28 Milliarden faule Kredite. Um, also Außenstände, die unsicher sind, ob sie die überhaupt oder vielleicht gar nicht oder teilweise zurückkriegen. Ne? Also auch hier wieder mal das Geld der Steuerzahler. Ne? Und jetzt, da wird die gerettet, aber ist dann die Sache gegessen. Nee, da stehen schon wieder drei andere Banken auch in Italien auf der Warteliste, also kleinere, die das gleiche Problem haben. Also nur ein weiteres Indiz dafür, dass es bis zur nächsten Krise, diesmal eine Finanzkrise, nicht mehr lange dauern kann. Das Ganze ist ja auch Teil eines gewaltigen Systems. Die Oberschicht hat sich ein System geschaffen, wo sie zwanglos und frei über alle Gelder verfügen kann, die im Grunde existieren. Zwanglos und frei heißt hier, sie zahlen selber keine Steuern und raffen und grapschen, was sie können. Zum Beispiel im Zusammenhang mit den Football Leagues. Da versuchen die Finanzminister der EU, Schlupflöcher in Europa zu stopfen, Firmen und Fußballer, aber die tricksen einfach weiter. Es geht um die Steuerflucht in die Steuerparadiese. Angesprochen auf die Veröffentlichungen von Football Leagues zum Beispiel, stellte Wolfgang Schäuble am vergangenen Dienstag in Brüssel die Gemeinsamkeiten zwischen manchen Fußballspielern und vielen Großkonzernen heraus. Gut, soweit ist der Mann also gekommen. Das Basismodell ist immer dasselbe. Du machst irgendwo eine Regelung, bei der Einkünfte gering besteuert werden und dann bringst du das Geld irgendwo hin, wo es gar nicht versteuert wird. Der Bundesfinanzminister klang resigniert. Schreibt der Spiegel hierzu. Er kam gerade aus einer Sitzung mit seinen Kollegen der anderen EU-Länder. Die Herren Minister waren mal wieder bei dem Versuch gescheitert, eines der größten Scheunentore für Steuerflüchtige zu schließen. Die doppelte Nichtbesteuerung mit Hilfe sogenannter hybrider Steuergestaltung. Achtung. Diesen Ausdruck muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie waren mal wieder gescheitert, heißt die Lobbyisten, die meisten Minister sind, haben einfach gesagt, nein, da machen wir nichts. Darunter verstehen Steuerexperten also die immer noch weitgehend legale Methode, steuerliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern so auszureizen, dass die Gewinne letztlich sehr gering besteuert werden. Dribbelkünstler wie Cristiano Ronaldo nutzen Firmen im Niedrigsteuerland Irland, um die Zahlungen für Bildrechte oder Werbeeinnahmen kaum versteuern zu müssen. Ähnlich machen es Großkonzerne wie zum Beispiel Inditex, um die es Schäuble und seinen Kollegen am vergangenen Dienstag in erster Linie gegangen war. Einer der profitabelsten Bekleidungskonzerne der Welt, der mit Modeläden wie Zara oder Massimo Dutti so gut wie in jeder deutschen Fußgängerzone vertreten ist, hat offenbar noch bessere Steuerfachleute als Ronaldo. Ein ehemaliger Steuerinspektor aus Spanien sitzt direkt in der Geschäftsleitung des Unternehmens, das weltweit mehr als 150.000 Beschäftigte hat. Also, man kann sich ja auch direkt fragen, wie kommt dieser Typ an so einen Posten? Der hat also schon vorher für die gearbeitet, als er noch Steuerinspektor war. Diesen ja, Schluss ja, muss also, man ziehen. Aus dem Spiegel hast du das gerade zitiert, ne? Diese Geschichte. Also, ich bin da schon einverstanden, außer mit einer Sache. Ronaldo ist kein Dribbelkünstler, also das darf man ihm nicht nachsagen. Du hast diesen jungen Mann. Nee, Dribbelkünstler ist Messi, nicht Ronaldo. Ja, gut, schön. Inditex hat das Steuersparen, wie so viele Firmen, internationalisiert. In Irland nutzt der spanische Konzern die dort besonders niedrige Unternehmensbesteuerung. Und über die Schweiz wird Steuersparen der Einkauf der Kleider aus Billiglohnländern wie Bangladesch, der Türkei oder Marokko abgewickelt. Zudem hat Inditex mehrere Gesellschaften in den Niederlanden. Dort fiel zwischen 2011 und 2014 ein Nettoeinkommen von mehr als 3 Milliarden Euro an, heißt es in einer von der Grünen-Fraktion im EU-Parlament in Auftrag gegebenen Studie. Viele Zara-Läden müssen offenbar völlig legal an die Inditex-Firmen in den Niederlanden eine Lizenzgebühr von rund 5% des Umsatzes zahlen, die dort nur gering besteuert wird. So werden die Gewinne bei den Filialen in Höchststeuerländern wie Deutschland minimiert und die Profite in dem Steuerparadies maximiert. Das sagt zum Beispiel Sven Giegold, der ist der finanzpolitische Sprecher der Grünen in Brüssel. Ja, und so geht's immer weiter. IKEA, Starbucks und viele andere Großkonzerne verfahren natürlich ähnlich. Tausende Briefkastenfirmen sind allein in Amsterdam ansässig. Viele Steuerexperten halten das niederländische Modell für das größte Steuerschlupfloch überhaupt. Auch die auf den British Virgin Islands registrierte Agentur Paros Consulting, die viele Fußballer vertritt, hat holländische Firmen genutzt, um Beraterhonorare nahezu unversteuert auf die Konten zu leiten. Winter im Nimmensland. Die Entwicklungsorganisation Oxfam präsentiert eine Liste mit den schlimmsten Steueroasen. Das schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom 13. dieser Woche. Es geht um amtliche Schattenfinanzplätze. Man sieht ein schönes Foto, da sieht man Schnorcheln in Hamilton. Blüten weiße Sandstrände, blaues Meer, schöner Himmel, Palmen. Wie man sich das so vorstellt. Doch nicht nur Touristen tauchen da ab. Tauchkurse natürlich. Da tauchen auch die Reichen ab. Das britische Überseegebiet Bermuda gilt als größte Steueroase weltweit. Die Niederlande und die Schweiz gehören nach einem Bericht der internationalen Entwicklungsorganisation Oxfam zu den schlimmsten Steueroasen der Welt. Oxfam veröffentlichte am Montag Überschrift Steuerkämpfe, einen Bericht mit einer Liste von 15 Staaten und Gebieten. Diesen wird vorgeworfen, Unternehmen aktiv bei der Umgehung von Steuergesetzen zu helfen. Unter den 15 sind auffällig viele neokoloniale Gebilde Großbritanniens zu finden. Den ersten Platz auf der Liste belegen dessen Überseegebiete, wie das so schön heißt, Bermuda und Cayman Islands. Es folgen die Niederlande, die Schweiz, Singapur, Irland, Luxemburg, Curaçao gehört den Niederlanden, Hongkong gehört mittlerweile der Volksrepublik China, Zypern und die Bahamas, die Jersey Islands, britischer Kronbesitz, Barbados, Mauritius und die britischen Jungferninseln. Die genannten Länder und Gebiete und Gebilde würden arme Staaten jährlich um Einnahmen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar, rund 95 Milliarden Euro, bringen. Das wäre laut Oxfam genug, um den 124 Millionen Mädchen und Jungen der Welt, die nicht zur Schule gingen, Bildung zu bieten und jedes Jahr den Tod von 6 Millionen Kindern durch medizinische Versorgung zu verhindern. Die Organisation mit Sitz im britischen Oxford forderte von den führenden Industrie- und Schwellenländern G20 schärfere Maßnahmen gegen Steuervermeidung. Steueroasen stehen im Zentrum eines ruinösen Steuerwettlaufs. Sie müssen dringend trockengelegt werden, das sagt ein Sprecher der Hilfsorganisation. 90% der 200 weltgrößten Konzerne hätten dort ihre Ableger. Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, macht die Liste deutlich, dass es Schattenfinanzplätze längst nicht nur in der Karibik gibt. Die Bundesregierung müsse dringend ihren Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Steuerumgehung nachbessern. Kriterien für die Oxfam-Rangliste waren den Angaben zufolge unter anderem extrem niedrige oder keine Unternehmenssteuersätze und die Gewährung unverhältnismäßiger Steueranreize. Ja, den Mund aufgemacht vor kurzem hat ein Wirtschaftsweiser. Da gibt's ja in Deutschland diesen Rat der Wirtschaftsweisen, die dann einmal im Jahr dartun, wie sie die Lage sehen und die Regierung beraten und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob der das in diesem Zusammenhang gemacht hat oder individuell. Der ist natürlich Professor und er macht sich auch Sorgen um den Aufstieg des Populismus, ne? Und hat dann richtig und schnell erkannt, dass die wachsende Ungleichheit in der Welt den Populismus anfacht, ja. Und er sagt jetzt in Bezug auf Deutschland, also Deutschland, AfD, USA, Trump, Frankreich, Le Pen und so weiter. Diese Leute, sie fühlen sich von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt, ja. Da hat er ja recht, ja. Und will jetzt wie den Aufstieg der Populisten verhindern, indem er zum Beispiel sich dafür einsetzt, den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer von 42% auf 56% zu erhöhen, wie bei Kohl, sagt er. Und sagt auch so revolutionäre Sachen wie zum Beispiel die Erben, die Erbschaftssteuer muss erhöht werden. Bei der Erbschaftssteuer sollte ein Satz von 15% auf wirklich alles gelten, mit Ausnahme des Häuschens von der Oma. Also im Prinzip vernünftige Ideen, ne? Nur natürlich die Frage stellt er sich nicht, warum haben wir das eigentlich in den letzten 50 Jahren nicht gemacht oder in den letzten 25 Jahren genau das Gegenteil davon. Ne? Also so weit geht er dann nicht. Und sagt dann aber nochmal, also die Zahlen sind die Wirtschaftsleistung, also Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist um 30% gestiegen, also in den letzten 25 Jahren. Aber das reale Nettoeinkommen der mittleren Haushalte nur um 8%, also der mittleren Haushalte. Und die unteren 30% der Haushalte, die verdienen heutzutage genau gleich viel wie 1991. Ja. Also dass er zwar die Sache richtig sieht, Aufstieg des Populismus ist dem geschuldet, ja, dass es den Leuten immer schlechter geht. Auf der anderen Seite tut er aber nicht den Schritt, die Sache wirklich fundamental anzugreifen. Ja, also schon deshalb kann man wirklich sagen, Le Pen, Trump, AfD auf der einen Seite und die anderen, das sogenannte Establishment, Clinton oder Merkel oder Hollande, sie machen genau das Gleiche. Und wenn der jetzt vorschlägt, Erbschaftssteuer raufzusetzen oder Spitzensteuersatz zu erhöhen, dann wird man sehen, also das werden die genauso wenig tun, diese sogenannten Rechtspopulisten, wie die anderen in den letzten Jahren. So, eine tolle Nachricht für alle Kokain Konsumenten. Es wird eine Kokainschwemme erwartet, und zwar hier in Europa. Warum? Der Friedensprozess zwischen der Regierung und der linken Rebellenbewegung FARC in Kolumbien dürfte eine Kokainschwemme in Europa nach sich ziehen. Die FARC hat den Friedensprozess genutzt, um die Anbaufläche für Koka zu vergrößern. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, das sollen die Hörer und Hörerinnen entscheiden. Die FARC hat also, wie gesagt, mehr angebaut. Nach einem Bericht des UNO-Drogenbüros UNOC-DC hat sich die Anbaufläche von 2013 bis 2015 auf 96.000 Hektar verdoppelt. Mit Kokain bezahlt die Guerilla-Truppe ihren bewaffneten Kampf und sei nun daran interessiert, finanzielle Reserven zu schaffen. Das vermuten Sicherheitsbehörden. Im Rahmen der Friedensverhandlungen hatte die kolumbianische Regierung darauf verzichtet, Coca-Plantagen aus der Luft mit Pflanzengift weiter zu zerstören. Die Kokainproduktion habe daher Rekordmengen erreicht. In Europa stellen Sicherheitsbehörden bereits einen Preisverfall der Drogen im Großhandel fest. Ich weiß nicht, was Der Stoff hier an der Plaza Real kostet, Werner, ich weiß nicht, ob du da informiert bist, nee, aber tut mir leid, ich habe gehört, der soll billiger sein als der Cortado. Ja, wenn du also hier einen Cortado bestellst und zahlst hier 3 Euro für so eine kleine Pfütze von Kaffee, da bekommst du für das gleiche Geld eine kleine Prise Kokain. Das habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe es natürlich nicht ausprobiert. Allein im Hafen von Antwerpen wurden im vergangenen Jahr 33,5 Tonnen Kokain mit einem Großhandelswert von rund 850 Millionen Euro beschlagnahmt. Eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Ein Hauptakteur beim Import von Kokain ist die süditalienische 'Ndrangheta. Allerdings drängen laut Bundeskriminalamt zunehmend Gruppen vom Balkan, insbesondere aus dem Kosovo, Albanien und Serbien, auf den Markt. Dann ist ja immer noch die Rote Armee-Fraktion in Deutschland aktiv. Da hört man ab und zu von so einer Art Rentner-Terzett, die da immer noch Banküberfälle begehen. Und die Polizei, das Bundeskriminalamt, sucht nun einen Selbstdreher. Das heißt, es ist ein Mann, der sich selbst seine Zigaretten dreht. Das niedersächsische Landeskriminalamt fahndet seit Anfang Oktober in Tabakläden nach dem ehemaligen RAF-Terroristen Daniel Laclette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Über die Oberfinanzdirektion des Landes verschickten die Ermittler einen Aufruf samt Fahndungsplakaten an Geschäfte in ganz Niedersachsen. Grund der umfangreichen Aktion: der 62-jährige Staub ist passionierter Raucher von selbst gedrehten Zigaretten. Ah, du hast da ein Foto von Staub auf deiner Zigarettenpackung, oder was? Ist Spaß, ist Spaß. Meine Zigaretten zeigen damit gleich, dass ich die nicht selber drehe, sondern... Gut, okay. Werner, das ist der Beweis. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Du heißt ja auch nicht Staub. Die Inhaber dieser Läden wurden aufgefordert, sich die Fahndungsplakate genau einzuprägen, sie aber nicht aufzuhängen, um die Gesuchten nicht zu warnen. Klar, wäre ja blöd. Dieser Staub kommt in den Tabakladen, sieht da sich selber auf einem Fahndungsplakat und rennt direkt wieder raus. Und lässt sich vom Tabakhändler nicht festnehmen. Tabakläden, die nicht auf dem Postweg erreicht wurden, erhielten Besuch von der Polizei. Die Fahndungsaktion läuft auch im nordöstlichen Nordrhein-Westfalen. Das RAF-Trio lebt seit mehr als 25 Jahren, sage und schreibe, im Untergrund und wird wegen einer Serie von Überfällen auf Geldtransporter und Supermärkte gesucht. Gut, damit lassen wir es ja erstmal gut sein mit den Katastrophen. Wir könnten noch einen kleinen Blick in die Presse werfen. Ja, wenn die sich so ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, ne, das ist ja nur wieder ein weiterer Beweis dafür, dass überall eben es fehlt an Geld. Ne. Jetzt die unsere Esperanza Aguirre, so ein rechts, ganz rechts, lastiges Urgestein von dieser Partido Popular, die hatte vor einigen Jahren schon mal ein kleines Problem, wo sie Geld aus dem Automaten ziehen wollte und hat dann ihr Auto in der Busspur abgestellt. Und dann kam die Guardia Urbana, dann gab's Riffi Raffi, sie ist dann losgefahren, die hinterher. Na gut, jedenfalls diese Frau, die hat jetzt eine Stellungnahme abgegeben zum Problem von einer Parteikollegin, von die gleichzeitig noch Vizepräsidentin ist hier in Spanien, Soraya Sainz de Santa Maria. Die hat auch ihr Auto in der Busspur abgestellt, also mitten im Zentrum von Madrid, in der Gran Vía, aber weil sie eben Vizepräsident ist mit einem großen Dienstwagen und dahinter noch ein anderer Wagen mit den Bullen, stellt sich da in die Spur, aber nicht um Geld zu ziehen aus Automaten, sondern um einkaufen zu gehen in einem Geschäft, das heißt Primark und ist wohl so sogenanntes Low-Cost-Geschäft. Und da hat sie sich vielleicht wieder einen Schal oder ein Blüschen geholt. Naja, jedenfalls kleiner Skandal, Pressebemerkungen und so weiter. Und dann wird diese Esperanza Aguirre danach gefragt, nach diesem Vorfall. Und dann sagt sie, ja, also die Gehälter von uns Politikern, damit kommt man nicht so weit. Ne? Da ist ja logisch, dass die dann, also ihre Kollegin dann zu so einem Billigwarengeschäft gehen muss. Ja, die armen Politiker. Lassen wir es gut sein. Das war der heutige Katastrophen- und kommentierte Meldungen Nachrichtenblock. Weihnachten, die Zeit des Friedens, Zeit zu vergeben und zu verzeihen. Ich liebe dich und du liebst mich, jeder liebt jeden. Lass uns zusammen fröhlich sein. Nichts ist heute unmöglich, auch ein Wunder kann geschehen. Jeder Traum geht in Erfüllung, wenn du es wirklich willst. Ich wünsche mir ein neues Auto, weil das alte nicht funktioniert. Ich wünsche mir eine neue Freundin, die bringt sich mehr. Ich brauch ein neues Leben, das ich leben kann, denn mein altes widert mich täglich an. Hey, ein neues Low ist es, keine Angst, es wird vorübergehen. Hey, ein neues Low ist es, nur Mut. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, Reichtum und Glück, wäre das nicht wunderbar? Und einen Gartenzwerg, mit dem man sprechen kann, einen Staubsauger mit Rückwärts. Die Toten Hosen in ihrer bösen, punkigen Art versauen die dem braven Bürger das Weihnachtsfest mit diesen kritischen Tönen. Ironisch und bissig. Immer noch, beziehungsweise, das waren sie ja, aber sie sind noch geblieben. letzte Viertelstunde hier im Niemandsland. Kinomäßig gibt's viel, viel, viel zu berichten. Ich war in vielen Filmen, hatte aber wenig Zeit, sehr viel vorzubereiten. Ein Film, den ich dem Publikum, dem spanisch sprechenden und spanischsprachigen Publikum und verstehenden Publikum unbedingt empfehle, ist Un Monstruo Viene a Verme. Ein Monster kommt mich besuchen, von Herrn Bayona. Ein toll gemachter Film. Eine interessante Art, sich einem Schicksalsschlag zu nähern, den Kinder ab und zu erleben müssen. Nämlich wenn sie 11 oder 12 sind und die Mutter stirbt. Das ist das Thema, und dieses Thema visionär in fast mythischen Bildern umzusetzen und in eine Geschichte zu kleiden, vor der selbst Hollywood-Regisseure sich verneigen müssten, das ist bei Jona gelungen. Toller Film, sehr empfehlenswert. Hast du was gesehen, Werner? Nee, war schon lange nicht mehr. Ah, Bueno, bei Goethe gucke ich manchmal vorbei zum Mittwochskino. Ja, doch, da habe ich den gesehen über die Libanesen dann. Und, war der gut? Ja, doch, sehr interessant in Neukölln. Ne? Diese Woche war ich nicht, aber nächste Woche ist wieder was auf dem Plan. Kinshasa Symphonie im Goethe-Institut, Mittwochskino um 20 Uhr, Eintritt wie immer frei. Also da geht es in Kinshasa, also in der republikanischen, wie heißt das, RD, Republika Democratica del Congo, da gibt's wird geschildert, wie einfache Leute, Marktfrauen oder Straßenkehrer oder die irgendwelche Sachen verkaufen an den Ampeln, an die Autos, wie die auf diese Art und Weise versuchen, über die Runden zu kommen, ökonomisch. Aber wenn sie fertig sind mit ihrem Arbeitstag, alle die sind irgendwie durch irgendwelche Zufälle mal mit irgendwelchen Musikinstrumenten in Berührung gekommen und haben sich da jetzt als Amateure langsam qualifiziert, sagen wir, und haben jetzt ein eigenes Orchester und spielen dann unter anderem auch Händel und Beethoven und solche Sachen und sind jetzt dann auch, glaube ich, auf eine Welttour gegangen, also wie da eben dieser Enthusiasmus von diesen Leuten rausgestellt wird und wie das zusammengeht mit ihrem sonstigen Leben. Ein Film, der in Deutschland wohl unheimlich gut angekommen ist, besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, ist ein Film über die Flüchtlinge. Der heißt Willkommen bei den Hartmanns. Deutsche lieben diesen Flüchtlingsfilm, tituliert der Spiegel, und die junge Welt sagt, Komödie, Willkommen bei den Hartmanns, ziemlich beste Flüchtlingsfreunde. Der Regisseur Simon Verhoeven präsentiert in Willkommen bei den Hartmanns eine Kinokomödie zur deutschen Flüchtlingskrise mit viel Krawall und ein paar bizarren Fehlgriffen, aber ehrfurchtgebietendem Mut zur politischen Aktualität. Der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven unternimmt in Willkommen bei den Hartmanns etwas, was im deutschen Kino eher selten gelingt. Er behandelt mit den Mitteln wild aufgedrehter Unterhaltung einen politischen und sozialen Konflikt, der ganz aktuell das Land in zwei ziemlich unversöhnliche Lager zu spalten scheint. Die Anhänger und die Feinde von Angela Merkels Wir schaffen das Parole. Senta Berger, im wirklichen Leben die Mutter des Regisseurs Verhoeven, spielt in Willkommen bei den Hartmanns eine pensionierte Lehrerin namens Angelika. Sie beschließt, einen afrikanischen Flüchtling im schönen Haus ihrer Familie in der Münchner Vorstadt einzuquartieren. Schick, schick. Schließlich steht ihr Arztgatte, gespielt von Heiner Lauterbach, meistens im OP. Und ihre Kinder, eine verstrahlte Studentin, gespielt von Paulina Ruinski, und ein als Bonzenanwalt arbeitender Karrierist, Florian David Fitz, sind längst ausgezogen. Das ändert sich allerdings schnell, als der aus Nigeria stammende Asylbewerber Diallo, dargestellt von Herrn Erik Kabongo, nach einem Flüchtlingscasting im Wohnzimmer der Hartmanns ein Zimmer im Keller der Villa bewohnen darf. Plötzlich zappelt die ganze Großfamilie samt Angelikas 12-jährigem Enkelsohn, ist der Sohn des Top-Anwalts aus einer kaputten Ehe, ständig aufgeregt um den Neuankömmling aus Afrika herum und verwandeln die Refugee Welcome Villa im reichen Viertel in ein Narrenhaus. Leicht dämliche Polizisten lassen eine Überwachungsdrohne über der Hartmann-Villa kreisen. Eine hippieske Ex-Kollegin Angelikas stürmt mit einer Meute von Party- und Drogenirren zu einer Überraschungsparty. Zu Ehren des braven Diallo in Wohnzimmer und Garten. Angelika selbst träumt von einem durch, Achtung, IS-Soldaten besetzten München, in dem Frauen beim Bäcker voll verschleiert um Brot anstehen müssen. Es gibt eine Menge grobschlächtige Scherze und einige bizarre Figuren in diesem Film mit Starbesetzung, in dem Elias Mbarek einen Arztkollegen von Angelikas Mann spielt, der in seiner Freizeit als Sportlehrer mit jungen Flüchtlingen über die schönsten Isarbrücken joggt. Naturgemäß muss der Heldendarsteller Mbarek auch das Herz und die dicken Lippen von Paulina Rosinski erobern. Also ich habe mich entschlossen, dass wir einen Flüchtling aufnehmen. Was? Willkommen bei den Hartmanns. Hallo. Einer fast normalen Familie. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wer diese Menschen sind. In einem fast normalen Land. Was machst du hier? Ich helfe aus. Ich bin Arzt. Und du? Ich nicht. Wie läuft das Ganze denn dann ab? Können wir uns aber einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Die war auf Pilzen. Sie engagiert sich so sehr für die Flüchtlinge. Die Armen. Willkommen bei den Hartmanns. Und wer ist dieser Afrikaner? Das ist unser Flüchtling. Party! Warum sind Sie denn gerade nach Deutschland gekommen? Ich liebe Manuel Neuer. Sie sind wegen Manuel Neuer nach Deutschland gekommen? Nur Spaß. Nicht nur Manuel Neuer. Ich liebe das ganze Land. Ich dankbar. Die ganze Welt, Sascha. Mhm. Außer Kontrolle. Ganz genau. Deswegen gucke ich keine Nachrichten mehr. Wir müssen das Leben genießen. Chillaxen, Mann. Bei uns in Deutschland ist doch jeder verwirrt irgendwie. Lass mich los! Ich mach euch fertig! Sie leiden an einem akuten Burnout-Syndrom. Wow, die sind alle so heiß auf dich. Lass mich einfach in Ruhe! Ein bisschen verrückt. Willkommen in Deutschland, Diallo. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Deutschland vom Islamischen Staat besetzt war. Ich hatte diesen Albtraum auch. War mein Leben. Die Komödie Willkommen bei den Hartmanns von Simon Verhoeven ist der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Seit dem Start am 3. November hat der Film mit Senta Berger und Heiner Lauterbach mehr als 2 Millionen Zuschauer erreicht und damit den bisherigen Spitzenreiter Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, hinter sich gelassen. Ein Ende ist nicht abzusehen. Nachdem der Film in 586 Kinosälen gestartet war, ist er mittlerweile in mehr als 700 Häusern zu sehen. Der Erfolg kam nicht nur für den Verleih überraschend. Trotz relativ wohlwollender Kritiken hatte angesichts der zunehmenden flüchtlingskritischen Stimmung im Land niemand mit einem Blockbuster gerechnet. Ja. Vielleicht wird er auch hier irgendwann landen und dann werden wir ihn uns vielleicht hier angucken können, wenn nicht später. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Agur. Agur, das heißt so viel wie auf Wiedersehen und schöne Weihnachten und gleich ein gutes neues Jahr. Nächste Woche und übernächste sehen wir uns ja nicht und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Frohe Ostern wahrscheinlich müssen wir heute noch nicht wünschen. Also bis dann 2017. Jo, tschüss allerseits. Nächsten Samstag werde ich in Deutschland weilen und deshalb nicht hier live sein. Aber die Sendung wird natürlich die heutige in den Podcast gestellt und da kann man sie nachhören. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern tolle Feiertage, schöne Freizeit und seien Sie gut zueinander, beschenken Sie sich nicht nur mit materiellen Sachen, sondern auch mit freundlichen Dingen, die man seinen Mitmenschen, seinen Freunden, seiner Familie und auch Leuten, die man gar nicht kennt, geben kann. Aufmerksamkeit, Respekt, Freundschaft, Druschba.